The Hype, Urge, Checker, Wesen, R, O, R. Ich hatte nie ein Hype, du bist kein Rapper, du rappst wie ein Vibe, ich wie ein Fight. Man draußen auf der Straße, nackte Faust in die Fresse. Und Nerjo braucht nicht zu stressen, Mann, ich bin laut mit der Fresse. Ich komm ins Game mit nichts und bin über Nacht über Fame. Doch dieser Fame bringt nichts, ich walk the line wie Johnny Cash. Mann, ihr seid Snitches wie Donny Brasco. Spuck diese Dinger und du wirst grün wie ne Tonne Pesto. Ich will nichts wissen, Bruder, ihr Küken seid oben. Doch euer Hype ist aufgebaut, man auf Lügen und Posen. Ich bin umgeben von Türken und Typen mit Drogen. Doch ihr Ding und mein Ding ist mein, ich kann's fühlen, noch nicht loben. Ich hab mein Hype hier in Wesel und Bochum, NRW, Ruhrgebiet, Urge, King, Pop, ihr seid Penner, Fleet. Ich steh für mein Ding hier und mach es, lebe wie ein King für die Sache. Trete die Worte durch Boxen, lege mein Feind wie ne Wache. Du hast nichts, wenn dein Hype vorbei ist. Zeit vorbei ist, ich bleib der Fleiß. Rap ist das Mic in zwei ist. Rap ist nicht mein Rhyme ins Fleisch ist. Du hast nichts, wenn dein Hype vorbei ist. Zeit vorbei ist, ich bleib der Fleiß. Rap ist das Mic in zwei ist. Rap ist nicht mein Rhyme ins Fleisch ist. Hype vorbei. Tschüss, du Hank, du rappst für verpickelte Kiddies. Nicht für Leute, die normalerweise Muslim hören. Sorry, Dog, ich kann das Ding nicht durchziehen. Ich bin erwachsen, mach keine Faxen, man geh dir ein durchziehen. Du bist ein Hobbit wie Fiddy, ich bin ein Vorbild für Kiddies. Ich bin ein Dog und ich beiß, man, ich scheiß auf Lorben und Tiddies. Ich bin Urge, Dog, Assassin, OR, Bastard, flieh. Wenn ich komm, ist Vietnam, du willst Fame, hala mich. Ich bin weg wie Aladdin, Kapuze auf, yalla bei. Du holst die Kiddies in ein Team und rappst wie ein Tata-Kreis. Das hier ist harter Scheiß, du lebst in einer DVD. Ich bin Königsblau und weiß, du bist wie der BVB. Schwul, wack, who dead, deine Parts sind am Ende. Ich bin nicht mal ein Gangster, doch eine Straßenlegende. Die Bars sprechen Bände, ich nagel dir deinen Arsch an die Wände. Ich schlag mit den Händen und schick deinen Arsch wie ein Grab in die Rente. Ich bin Hype. Du hast nichts, wenn dein Hype vorbei ist. Zeit vorbei ist, ich bleib der Fleiß. Rap ist das Mic in zwei ist. Rap ist nicht mein Rhyme ins Fleisch ist. Du hast nichts, wenn dein Hype vorbei ist. Zeit vorbei ist, ich bleib der Fleiß. Rap ist das Mic in zwei ist. Rap ist nicht mein Rhyme ins Fleisch. Du willst wissen, wer ich bin? Ich bin der, der dich fickt. Ich bin wie Cesar, ja, wie Azad, wie S, der dich fickt. Ich Chef, du bist nichts. Ich bin wie Tony Splatter, dich Bitch. Ich bin wie Chris Lieber, Piss Lieder, besser du pisst. Ich bin Hype, Hype wie Williams. Ich rhyme für Millions. Ich war broke, doch mach Cash, doch ich smile und chill jetzt. Ich bin Bottas back, ich bin all in, sonst niemand. Ich bin Big Ballin' und untastbar, sonst niemand. Du hast nichts, wenn dein Hype vorbei ist. Zeit vorbei ist, ich bleib der Fleiß. Rap ist das Mic in zwei ist. Rap ist nicht mein Rhyme ins Fleisch ist. Du hast nichts, wenn dein Hype vorbei ist. Zeit vorbei ist, ich bleib der Fleiß. Rap ist das Mic in zwei ist. Rap ist nicht mein Rhyme ins Fleisch ist.